nur mal ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. So mal ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. So mal ich mir die Welt. Uns im Mund, aber Farben können reden. Der tote Beton bekommt neues Leben. Russland, Guerilla, wir brechen die Regeln. Die Nacht tief schwarz, doch wir sehen noch im Nebel. Blaulicht ist Gift, pass auf vor Sirenen. Doch jedes neue Bild verschönert den Käfig. Auch wenn wir ein ganzes Leben leise waren, siehst du die Tracks an der Wand und sie schreien dich an. Verdammt, ich schreib meinen Namen in die Luft. Das System ist schon lange kaputt. Politik nur ein wandelnder Arsch. Mit Namen in Farbe ist noch lange nicht Schluss. Also geh und friss mal deinen Frust. Alles synchron, schwarz, matt, hoch, glatt, lack, fett, cap, text für die Nachbarschaft. One-Liner, Lack, Marker, matt, schwarzer Overkiller, Mocha, Props an die All-Stars. Der neue Grau machen wir zu Bumm, die Drips an der Wand, die Tinte im Blut, Adrenalin. Wir waren schon hier, ich surfe dein Zug, also was willst du tun? Der neue Grau machen wir zu Bumm, die Drips an der Wand, Graffiti ist Kunst, Adrenalin. Wir waren schon hier, die Stadt wird zur Leinwand in einem Zug. Sprache, markieren das Revier, um zu zeigen, dass wir da sind. Raus aus der Matrix, dann rein in den Wahnsinn. Rauf auf den Zug, sie atmen den Fahrtwind. Geben einen Fick auf eure Stasi, quasi. Holen sich lieber dreimal drei Chrom schwarz und machen ne Party. Scheiß mal auf Gangster, sie lauern wie Soldaten im Gebüsch und warten den Moment ab. Rein in das Jahr durch ein offenes Fenster. Holka, Foto, Sammler, Nächster. Einen End-to-End oder Seil an der Hauswand. Viel zu lange still, doch ihr spürt noch den Aufstand. Alles synchron, schwarz, matt, hoch, glatt, lack, fett, cap, text für die Nachbarschaft. One-Liner, Lack, Marker, matt, schwarzer Overkiller, Mocha, Props an die All-Stars. Der neue Grau machen wir zu Bumm, die Drips an der Wand, die Tinte im Blut, Adrenalin. Wir waren schon hier, ich surfe dein Zug, also was willst du tun? Der neue Grau machen wir zu Bumm, die Drips an der Wand, Graffiti ist Kunst, Adrenalin. Wir waren schon hier, die Stadt wird zur Leinwand in einem Zug. Die Welt in schwarz-weiß, der Blick bis zum Tellerrand, die Ansicht immer gleich. Der Kopf immer nach unten, weil der Boden die erreicht. Wir springen so hoch wir können und der Himmel ist nicht weit. Sklaven der Zeit, oh yeah, no. Immer nur Hektik, Hektik und dann wieder schnell los. Doch was bleibt von dir aus deinem Konto mit paar Cents? Doch ich mal mir die Welt, bitte, wie sie mir gefällt. Der neue Grau machen wir zu Bumm, die Drips an der Wand.